Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Telefon-Talkshow heute Nacht hier bei uns. Ihr könnt euch hier bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ich würde mich mit euch gerne auch unterhalten über das Thema, ich kann nicht treu sein. Wer von euch kann nicht treu sein? Wer von euch sagt das? Ich kann nicht treu sein. Wer von euch lebt in einer guten, in einer festen Beziehung und kann es einfach nicht sein lassen oder führt vielleicht sogar ein Doppelleben? Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Frank ist der Erste. Einen wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Und Frank ist 20 Jahre alt. Genau. Hi. Hi. Was ist dein Thema? Ich bin erstmal total nervös, aber egal. Okay, mein Thema ist, ich habe am 25. November letzten Jahres ein Mädchen kennengelernt. Ja. Und zwar über das Telefon, und zwar nicht über so eine Talkline, sondern ich kenne ihre beste Freundin. Mhm. Und ja, ich hatte Konzertkarten zu verkaufen und sie wollte sie haben und deswegen hat sie mich angerufen. Mhm. Sie heißt Anne-Kathrin und das Wahnsinnige war, sie hat mich also am 25. abends angerufen und wir haben 11 Stunden 20 Minuten telefoniert. An einem Stück? An einem Stück. Was habt ihr euch da unterhalten? 11 Stunden lang? Unser ganzes Leben, von A bis Z, angefangen erstmal, weil sie Fan ist, über ihr Fansein, mhm, bis hin zu... Wovon ist sie Fan? Von den Backstreet Boys. Eieieiei, hat dich das nicht, sagen wir, gelinde gesagt, abgeturnt, erstmal? Ja, gut, ich arbeite hier bei einem regionalen Radiosender, das heißt, ich hatte schon mal mit Fans zu tun. Naja. Das hat sich schon so ein bisschen... Also du findest, Fans sind unter Umständen auch ganz nette Menschen? Eigentlich schon. Bei Anne-Kathrin auf jeden Fall. Genau. 11 Stunden geredet. Das heißt also, wir haben wirklich über alles von A bis zum Sterben bis zur Selbstbefriedigung haben wir echt über alles gesprochen. Gleich am Anfang? Gleich am Anfang. Ich hoffe, ihr habt euch nicht selbst befriedigt direkt. Nein, gleich am Anfang. Das nicht. Und das Ding war dann, also sie hat auch noch einen Freund gehabt bei diesem ersten Telefonat. Ja. Und wir haben dann nachts um 4:30 oder morgens um 4:30, das war aus einem Reflex heraus, habe ich irgendwie zu ihr gesagt, sag mal, dass du mich gern hast. Und auf einmal sagte sie, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Und, oh Gott, ich konnte es gar nicht fassen. Wie alt ist denn Anne-Kathrin? 14. Eieieiei. Ja. Und naja, wir haben dann erstmal die nächsten Tage weiter telefoniert, nicht so lange allerdings. Mhm. Und dann so nach 2 Wochen, also fast aber täglich immer telefoniert, mhm, habe ich dann sie gefragt, ob sie nicht mal ihrem Freund wenigstens sagen möchte, so was los ist, damit er so ein bisschen über die Sache Bescheid weiß. Ja, wie alt ist denn der Freund von Anne-Kathrin? Der ist 18. 18, mhm. Und naja, dann hat sie sich auch mit ihm getroffen, hat so ein bisschen die Geschichte erzählt. Mhm. Und der war dann stinkend sauer, ist dann gleich von diesem Treffpunkt abgehauen, kam, mhm, dann am Nachmittag zu ihr nach Hause, hat ihren Strauß Rosen gebracht und ich lieb dich doch und, mhm, und so weiter und so fort. Und ich hatte ihr 2 Tage später gleich ein Foto geschickt, das wollte sie unbedingt. Mhm. Und ich habe allerdings keins bekommen, weil sie gesagt hat, ja, ich habe kein brauchbares und ich schicke das nochmal nach und, mhm, so. Und dann hat sie eine Woche drauf, habe ich dann gesagt, ja, tut mir leid, sie fing dann an mit Geschichten wie, ich liebe euch beide und sowas, habe gesagt, tut mir leid, es geht nicht, also nicht für mich jedenfalls. Das fing jetzt also im November an, am 25.11. hast du gesagt, wie ist denn der Stand der Dinge heute? Ja, der Stand der Dinge ist, sie hat, ich bin mit ihr seit dem 19. Dezember zusammen, mhm, allerdings haben wir uns bis zum heutigen Tag nicht gesehen. Wie ist man denn dann zusammen, wenn man sich noch, ja, nicht gesehen hat? Also wir haben mittlerweile in den ersten 6 Wochen waren die 80 Stunden telefoniert. Wir haben das mal zusammengerechnet. Ihre erste Telefonrechnung war 730 Mark. Ich gehe mal davon aus, dass Anne-Kathrin noch bei ihren Eltern wohnt. Sie muss bei ihren Großeltern. Bei den, ja, Großeltern. Was sagen die Großeltern denn dazu? Die flippen jetzt jedes Mal aus. Also wir haben jetzt insgesamt, seitdem wir uns kennen, 1500 Mark für telefoniert. Wie viele Kilometer wohnt ihr auseinander? 300. 300. Ja, und das Ding war einfach, ach, Frank, wir hatten schon so oft geplant, dass wir uns treffen wollten, mhm, Silvester und so, sie hat es immer platzen lassen und ich hatte mich immer gefragt, warum eigentlich und, mhm, warum schickt sie kein Foto und so. Mhm. Und dann kam der berühmte 4. Januar, wir telefonierten mittags, ich merkte, dass sie total gereizt ist und ich wusste nicht warum und ich sagte, hey, was ist denn los? Und sie meinte halt, nee, ist nichts und so und ich merkte, aber da ist irgendwas und sagte, sie hat eine Stunde später so, ja, ich habe Magenschmerzen, aber ist nichts und so, mhm, bis ich dann so zwischen den Zeilen dann gemerkt habe, dass sie Bulimie hat. Wie also, merkt man das denn zwischen den Zeilen? Ich habe eine Brieffreundin, die es hat, mhm, und die hat mir immer sehr ausführlich darüber... Achso, du bist vertraut mit, genau, gewissen Signalen, die damit verbunden, genau, sind. Genau. Was ist der Grund deines Anrufes? Der Grund meines Anrufes ist, ich fahre jetzt am Sonntag zu ihr, mhm, und sie weiß nichts davon und sie würde mich wahrscheinlich dafür hassen, wenn sie es erfährt. Sie ist jetzt noch auf Klassenfahrt in Österreich, sie kommt morgen wieder. Was meinst du, wie viele Leute in Österreich unsere Sendung sehen? Aber ich glaube, wenn man auf Klassenfahrt ist, dann liegt sie jetzt in ihrem Zimmer und pennt. Ja, wer weiß. Hör mal, sie ist ja nun noch sehr jung. Ja. Und du bist 20 Jahre, du bist ein erwachsener junger Mann. Ja. Da gibt es dann auch gewisse Probleme. Ja, vor allem ihre... Auch rechtliche Probleme unter Umständen. Großeltern, ihre Mutter drehen auch schon relativ durch. Mhm. Also, weil die, also sie hat schon vorher mit zwei Jungen geschlafen. Und ihre Mutter wusste eigentlich oder weiß eigentlich gar nichts darüber, was in ihrem Leben vorher abging. Sie redet auch nicht mit ihrer Mutter über solche Dinge. Was ist denn überhaupt jetzt in dich gefahren, dass du sie einfach besuchen willst? Wir haben es 5, 6, 7 Mal geplant. Mhm. Und sie hat kurzzeitig einen Tag vorher mal gesagt, nee, ist doch keine gute Idee. Mhm. Und dann kam wieder, ich bin so fett und du wirst mich hassen und du wirst sofort Schluss machen, wenn wir uns gesehen haben und so. Und ich meine, sie ist 1,68 und wiegt jetzt 46 und sie will auf. Mhm. Und ich habe ihr von dieser bulimischen Freundin erzählt. Mhm. Kann es denn sein, dass du sie mit dieser Überraschung gar nicht so sehr positiv überraschst, sondern dass sie eher sauer ist? Ja, es könnte sein, weil es war vor 2 Wochen, habe ich gesagt, ich fahre jetzt einfach, habe ich am Telefon gesagt. Und hat sie gesagt, was fällt dir ein, ich will das doch gar nicht. Aber sie will es auch in einem halben Jahr nicht, glaube ich. Und sie sagt mir, sie liebt mich. Und sie sagt... Also Frank, du sprudelst ja geradezu über. Ja. Ich halte es auch für möglich, dass du dich, ich meine, sie ist erst 14 Jahre alt, da kann man noch ein bisschen nachsehen, dass du dich da erheblich in was reingedreht hast und reingesteigert hast. Und euphorisch jetzt wirklich da die Dinge rosa-rot zeichnest. Du bist mit einem ganz jungen Mädchen, die fast noch ein Kind ist, eventuell liiert, welches große Probleme mit sich bringen könnte, wenn die Eltern damit nicht einverstanden sind. Das musst du erstmal klar machen. Dann wohnt ihr 300 Kilometer auseinander. Muss es denn sein? Muss es denn sein? Ja. Wenn ich mein Herz befrage, ja. Wenn ich meinen Verstand frage, nein. Dann kommen viele andere Probleme noch auf dich zu. Wenn sie wirklich bulimisch ist, steckt da natürlich ein Bündel von Problemen mit dahinter, dem du überhaupt nicht gewachsen sein wirst. Aber Jürgen, sie hat mit ihrem Freund Schluss gemacht. Sie hat ihrer Mutter ihre ganze Vergangenheit fast erzählt wegen mir, weil ich sie darum gebeten habe, das zu tun. Ja, Frank, ganz wichtig finde ich in dem Fall, dass wirklich die Mutter und die Großeltern damit einbezogen sind. Sehr wichtig bloß, ist das. Bloß die Mutter hat dann hinterm Rücken, hat sie mich angerufen und meinte so, und sie hat geahnt, also sie war mal mit ihrer Tochter beim Arzt und da hat sie mal so mitgekriegt, dass sie gesagt hat, ich fühle mich zu fett und so, aber die Mutter ist Krankenschwester und hat nichts mitgekriegt, über ein Jahr nicht. Was sagt denn die Mutter zu eurer Verbindung? Die sagt erstmal, ja, nö, du lässt bitte diese Anrufe in Zukunft, aber das ist mir egal. Also sie wohnt ja bei ihren Großeltern und nicht bei ihrer Mutter. Und, also du willst jetzt zu den Großeltern fahren? Ja, am Sonntag. Und ich habe halt auch total Schiss, dass sie mir die Tür vor der Nase zuknallt und ich in die ganzen 3 Monate... Also es klingt alles wirklich wie ein künstliches Konstrukt, Frank. Ich habe kein gutes Gefühl bei der ganzen Angelegenheit. Aber wenn man täglich telefoniert, dann kennt man sich, ich sage einfach mal, man kennt sich irgendwann so gut, dass man diese Person sehen will. Ich will ja nicht mit ihr ins Bett, ich will sehen, wie sie lächelt, ich will ihr in die Augen schauen. Okay, dann macht das. Dann ist das ja auch eine gute Angelegenheit, um mal ein bisschen Realität da reinzukriegen, damit die Sache auch ein bisschen geerdet wird. Fahr hin. Triff dich auch nicht eben heimlich mit ihr, sondern geh dann auch in den Haushalt hinein, auch zu den Großeltern. Soll ich das aber jetzt tun, ohne dass sie das weiß? Einfach so? Also, ich meine, sie kommt morgen von der Klassenfahrt wieder. Ich könnte theoretisch sagen, ich komme nicht so nach besuchen, aber dann geht sie zu einer Freundin hin, dass sie nicht zu Hause ist. Ich meine... Fahr hin. Ich sag das mal ganz radikal jetzt. Fahr hin. Ja. Fahr hin, aber keine heimliche Aktion, sondern die Großeltern sollen auch gleich wissen, wer du bist und dass du sie sehr gerne hast. Und dann siehst du sie mal und mal gucken, was dann passiert. Ja. Okay? Okay. Junge. Oh, ich dreh durch. Ich glaube, dass du dich da reingesteigert hast. Aber nur ist es mal passiert. Da hilft auch kein kluges Schwätzen mehr. Fahr hin, guck dir das Mädchen an. Sieh mal zu, vielleicht könnt ihr euch befreunden und mal sehen, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt. Aber habe im Kopf, es ist hochkompliziert. Sie ist sehr jung, ihr wohnt aber sehr weit auseinander. Und das Mädchen scheint höchst in sehr, sehr viele Probleme hinein verstrickt zu sein. Ja? Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Könntest du dir vorstellen, also nach 80 Stunden telefonieren, dass man echt fast alles, was ich weiß, dass man sich wirklich verlieben kann, dass man ihn lieben kann am Telefon, ja, dass man ihn gesehen hat? Ja, glaube ich. Okay. Ja. Ich danke. Tschüss, Frank. Schöne Nacht noch. Ja, tschüss. So, meine Lieben, jetzt haben wir gerade über eine 14-Jährige gesprochen. Über Ann-Kathrin, die zurzeit in Österreich ist, hoffentlich nicht eingeschneit ist. Jetzt haben wir eine 14-Jährige am Telefon. Das ist nicht Ann-Kathrin, sondern das ist Friederike. Stimmt das? Ja. Hi. Hallo. Na, wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Und du hast mich jetzt angerufen, in tiefer Nacht? Ja. Warum? Ja, weil ich mich ein bisschen aufgeregt habe. Und zwar, ich hatte mit meiner Mutter, sie hat's aufgezeichnet, die letzte Sendung. Gestern, oder wann? Ja. Ja. So, und sie hat mir das vorhin gezeigt mit der Lena, 14-jährigen Lena. Mhm. Und das hat mich einfach aufgeregt, also wie man sich wegen einem Kerl so fertig machen kann. Was hat dich denn konkret da so aufgeregt? Na, sie will sich selbst entjungfern, nur wegen so einem... Wir fassen mal eben zusammen. Da war gestern auch ein 14-jähriges Mädchen am Telefon, die sich total verknallt hat in einen, glaube ich, 18-Jährigen. Und der 18-Jährige aber schon ein bisschen Erfahrung hat und Lena noch keine sexuellen Erfahrungen. Und sie hat gesagt, sie würde sich selbst entjungfern, damit sie so ein bisschen Erfahrung vortäuschen kann, zu dem sie ihm auch gesagt hat, sie hätte schon mal mit jemandem geschlafen. Ne? So war's. Ja. In groben Zügen. Dich regt das total auf. Du würdest dich nicht selbst entjungfern für einen älteren Freund. Ja, und vor allem, also ich meine, das kann ja wohl kein guter Freund sein, der nicht mit ihr zusammen sein möchte, nur weil sie keine Erfahrung hat. Also sehe ich genauso. Habe ich ja zu ihr gestern auch gesagt. Das ist ja dann irgendwie, da würde ich es lieber lassen und auf den nächsten Mal. Aber sie war ja ganz verrückt auf den, ne? Ja, also es ist auch ziemlich sinnlos, sich wegen des Kerls so fertig zu machen. Mhm. Du gehst ja ganz cool ran, mag ich schon. Hast du einen Freund im Moment? Ja. Schon länger? Naja, noch nicht sehr lange, aber so 5 Wochen. Ich dachte jetzt 5, 6 Jahre schon. Nein. 5 Wochen. Dein erster Freund? Nein. Nein. Und bist du glücklich mit ihm? Ja. Ja? Wie alt ist er? 18. Auch 18. Hey, hey, hey. Aber er ist dann auch schon ein bisschen erfahrener als du wahrscheinlich, ja, ne? Und habt ihr miteinander geschlafen schon? Nein. Nee. Ist das denn ein Thema oder lasst ihr euch da richtig Zeit? Ja, aber also ergibt sich halt irgendwann, schätze ich mal. Also, was meint deine Mutti dazu? Ach, meine Mutter, die hat ja ziemlich Vertrauen zu mir. Ja. Also dein Freund hat zu dir noch nicht gesagt, hier, mach mal solche Dinge damit. Nee. Das auf keinen Fall. Nee. Also, ich gehe davon aus, dass du auch noch mit keinem Jungen geschlafen hast. Nee. Mhm. Ja, was hättest du für einen Rat an die Lena? Finger davon lassen, oder wie? Ja, und sich nicht da so reinsteigen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, für mich scheint die Lena auch ein bisschen komisch zu sein, weil ich würde mich nie irgendwie selbst in die Jungfern wollen oder so. Stelle ich mir auch nicht so schön. Das ist nun auch wieder nicht. Ja, genau, ganz genau. Also, ja, also ich habe ja gestern zu ihr auch gesagt, sie kann sich ja mit ihm treffen. Und wenn er wirkliches Interesse an ihr hat, dann soll es ja erstmal gar nicht um Sex gehen, ne? Ja. Das ist in eurem Fall ja genauso, ne? Ja. Erzähl mir doch mal, wie ihr euch kennengelernt habt. Ja, im Jugendclub. Im Jugendclub. Und ja. Er ist ja nun 4 Jahre älter, das ist in dem Alter eine ganze Stange Zeit, ne? Eine ganze Menge. Ja. Was hat dich denn an ihm so interessiert? Na, ich weiß nicht. Er war so niedlich und so nett. Hast du nicht gedacht, Mensch, ich als 14-Jähriger habe eh keine Schnitte bei dem? Nö. Nee? Hast du ihn angebaggert oder er dich? Na, weiß nicht, hat sich so ergeben, also. Ja. Und deine Freundinnen sind wahrscheinlich ganz neidisch jetzt auf dich, was? Na, ich muss mal sagen, die Mädels in meinem Alter, das kann man eigentlich vergessen. Warum? Na, die sind alle noch ein bisschen zurückgeblieben. Die sind noch ein bisschen albern wahrscheinlich. Ja. Und dann nicht so reif wie du. Ja. Wie heißt er denn? Peter. Peter? Was für ein schöner Name. Naja. Mann, Mann, Mann. Ja, Friederike, also klare Aussage von dir. Ja. Warnung an Lena, sie soll sich da nicht verrückt machen. Ja. Ne? Und auf keinen Fall solche Selbstaktionen da unternehmen. Wenn der Typ nur Sex von ihr haben will, dann soll sie es lassen. Ne? Ja. Und dir wünsche ich, oder euch, dir und Peter, ja, alles Gute, ne? Und eine schöne Liebe und eine tolle Zeit. Dankeschön. Alles Gute. Schönen Gruß an die Mutti. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Andi. Mit Andi, und Andi ist 28. Hi. Ja, hallo, bin ich jetzt dran hier? Ja, absolut. Ich kann es gar nicht glauben. Ja. Erstmal schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Oder schönen guten Morgen. Oder ja. Wie man das so alles so nennt hier bei euch. Ja, frage mich jetzt. Wir sind hier sicher löchern. Du willst, deine Kollegen ja auch schon mit da. Du willst mich löchern oder ich soll dich Nein, löchern? Nein, du sollst mich löchern. Ja, um was geht's denn? Ich löcher ja, gar nicht. Also ich kann also absolut nicht treu sein. Du kannst nicht treu sein. Das ist auch ganz lustig. Ich habe gerade den Kasten angemacht, du hast das Thema angesagt und dann habe ich gesagt, du musst da anrufen. Und das ist es ein Kracher. Traf dich wie der Blitz. Ja, genau. Und genau. Da hast du gesagt, das ist mein Thema. Genau das Thema. Du bist in einer festen Beziehung. Bist du vollkommen behämmert? Natürlich nicht. Ich bin in 4 Beziehungen. Wie bitte? In 4 Beziehungen bin ich. Das ist nicht verstrickt. Nicht verstrickt. Verstrickt heißt dann, man kommt da nicht mehr raus und man macht das nicht gerne. Das nenne ich verstrickt. Halt, du hast 4 Frauen. 4, ja, das ist noch niedrig. Ich hatte mal, vor 2 Jahren hatte ich mal 7. Du bist ja ein absoluter Hecht, bist du ja. Nee, noch nicht mal. Nein. Deswegen möchte ich auch vielen Leuten am Telefon Mut machen, die mal sagen, na, ich erfülle nicht die Erwartungen, die manche Frauen wollen, sag ich mal so. Man muss einfach nur... Du willst den Männern Mut machen, haltet euch viele Frauen, es funktioniert. Nein, das versteht jetzt falsch. Das war jetzt vollkommener Quatsch. Ja, Entschuldigung bitte. Wenn jetzt jemand sagt, er fühlt sich nicht danach, so wie manche Leute, bei dir rufen auch viele Singles an, wo ich immer frage, mein Gott, ey, so schlimm kann das gar nicht sein. Bei dir reden die richtig frei von der Leber weg. Und wenn die sich so draußen artikulieren und noch so nett draußen geben würden, dann ist das absolut gar kein Problem. So. Weil ich sehe nämlich auch nicht aus. Jetzt lass uns über dich reden. Du bist viel spannender. Du hast vier Freundinnen gleichzeitig. Jawohl. Wissen die vier Frauen voneinander? Bist du vollkommen behämmert, oder? Deswegen lebe ich ja noch. Keine Frau weiß von der anderen. Nein, ich habe sogar Silvester mit den dreien gleichzeitig gefeiert, ohne dass eine voneinander wusste. Mein Kollege wusste davon, der hat einen Herzinfarkt gekriegt, dass ich, wie ich das überstanden habe. Aber die Frauen kennen sich als solche, nur die wissen nicht, dass sie den gleichen Lover haben. Nein, die kennen sich nicht. Ach, ihr wart auf eine Silvesterveranstaltung, da waren die zufällig alle... Was heißt zufällig? Du hast es alle drei eingeladen. Du hast es arrangiert. Ja. Aber gerade Silvester packt man doch gerne sein liebstes Stück mal ein bisschen an und küsst und knuddelt. Ja, genau. Wie hast du das denn? Das hast du genau richtig gesehen. Und gerade deswegen ist es ja unauffällig, weil es jeder Neujahr macht. Jeder leckt sich in irgendeiner Ecke Neujahr ab, weil sie jeder dem anderen ein frohes neues Jahr wünscht. Das fällt da absolut nicht auf. Wie lange läuft das denn schon? Boah, seit ich... Weil ich bin ein totaler Spätzünder. Ich habe mir schon immer gewünscht, gerade weil ich früher nie besonders gut aussah, das mal so zu betreiben. Und ich bin ein totaler Spätzünder. Ich habe erst mit 20 angefangen und ich habe gemerkt, dass ich damit eigentlich Erfolg habe, indem ich totale Desinteresse zeige. Ich habe mich früher für Frauen den Arsch aufgerissen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich habe alles gemacht, dass ich eigentlich ein Traummann werde. Ich habe alles für die gemacht und getan. Das wurde gar nicht honoriert. Hab ich gesagt, jetzt könnt ihr mich mal alle kreuzweise. Und das hat just funktioniert. This moment, ab 20 hat das gekracht. Kannst du dir gar nicht vorstellen. So, die Frage war eigentlich, wie lange das schon läuft mit den vier Frauen. Ach so, mit den vier Frauen? Ja. Ja gut, die gehen dann im Intervall, sag ich mal so. Die habe ich immer maximal ein Dreivierteljahr, und dann läuft das aus, sei es, weil ich dann zu wenig Zeit habe, oder sei es, die sagen, die vergucken sich woanders rein oder so. Du bist ja ein Oberarschloch. Nein, doch. Das möchte ich ganz klar widerlegen. Stell dir mal bitte vor, eine Frau würde das mit dir machen. Du wärst einer unter fünf Männern. Gut, okay, pass auf. Dafür weiß ich auch schon was. Ja, nee, klar, das habe ich befürchtet, dass du das sagen wirst. Das habe ich da schon vorbereitet. Ich bin gespannt auf das Argument. Ja, nee, ich behandle jede Frau so, als wenn es die einzige auf dieser Welt wäre. Das entschuldigt das ja nicht. Nee, das entschuldigt das nicht. Aber wenn du das, sagen wir mal so, was du nicht weißt, machst du nicht heiß. Und wenn ich sie anständig behandle, dann sie nicht wie ein Stück Scheiße, gehe ich jeder hin, Flach und wandere dann weiter. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass du jede Frau einzeln gut behandelst. Das habe ich schon gemerkt, dass du so ein Typ bist. Aber dennoch behandelst du sie natürlich nicht gut, weil du das Gravierendste nicht erzählst. Insofern behandelst du sie schlecht. Das heißt, du betrügst sie. Haben wir nicht alle Geheimnisse, Jürgen? Aber das ist ja nun ein ganz gravierendes Geheimnis. Du betrügst ja eine, du spielst dir die große Liebe vor, teilst aber die Liebe im Moment in vier Frauen auf. Ich spiele auch nicht die große Liebe vor, das ist gerade der Kracher. Ich erzähle ganz klar, dass ich nicht fest zu haben bin, dass ich sehr viele andere Dinge noch zu tun habe. Die wissen eigentlich schon, wo sie bei mir dran sind. Nee, eben nicht. Weißt du, was mich beeindrucken würde? Dann wärst du für mich ein Kerl an meinem Geschmack. Wenn du sagen würdest, ich habe allen Frauen reinen Wein eingeschenkt, es funktioniert, die Frauen machen das mit und ich kann es auch. Das wäre ein Lebensmodell, wo ich sagen würde, okay, warum nicht? Wenn die das alle mitmachen und die Spaß dran haben, ja. Aber so ist es feige. Nee. Gut, das hatte ich einmal bei zwei Frauen. Ich hatte mal zwei Stewardessen, die wussten voneinander. Da war mal totaler Kracher und da war ein Zufall, da bin ich bald umgefallen. Und die Geschichte kann ich dir später mal erzählen, da rutscht aber wirklich vom Sessel nach. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? War ja bei den vier Frauen. Ja, dass du denen das nicht erzählst, du da zu feige für bist. Ja, nee, nicht feige. Stewardessen war es so, nur dann ist der Bock raus. Ich stehe da total drauf auf dieses Schachspiel, weil das eine reicht das andere rein. Ja, aber da stehe ich total drauf. Ja, mag ja sein. Den Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Ja, aber es ist nicht korrekt, es ist nicht fair den Frauen gegenüber. Was ich für den Frauen gegenüber, ja gut. Ich will mir nicht jetzt da rausreden oder schönreden, aber ich tue denen ja nicht weh und ich behandle die anständig, weil ich kenne Arschgeigen, die machen das. Darum geht es doch überhaupt gar nicht. Natürlich geht es darum. Nein! Das setze ich voraus. Ja, so weit waren wir in dem Gespräch ja schon mal. Das müssen wir nicht nochmal aufgreifen. Ja. Der Kasus Knacktes ist, dass du sie betrügst, dass du sie belügst, indem du das nicht erzählst, was du noch in deinem Leben auch sexuell machst. Meine Frage gerade war ja auch noch, wenn eine Frau das mit dir machen würde, wie würdest du dich fühlen? würde sich erstmal fühlen. Ja gut. Wenn das dann rauskäme, du kennst dich doch, du kennst super dich für super verarscht vor. Das hatte ich mit der Stewardess, das heißt, aber ich fühlte mich nicht verarscht, weil damit habe ich irgendwie gerechnet. War, ich sag mal, man kann nicht, wie die Sachen so schön, den Schlitter im Augen des anderen sieht man, aber nicht den beiden im eigenen, sag ich mal so. Und das habe ich damals auch easy gesehen, weil die Stewardess genauso das. Ich glaube, dass ganz viele Frauen jetzt hier zuhören, denken, das ist wirklich ein Kotzbocken, der im Buch steht. Ja, hoffentlich gelange ich nie an einen solchen Typen. Ja, gut, denke ich eigentlich auch. Wie gesagt, wenn das alles mit offenen Karten wäre, würde ich sagen, klasse, das kann man so versuchen, das Leben und auch die Sexualität so zu regeln. Aber so ist das eigentlich auch ein bisschen ärmlich. Nee, ist nicht ärmlich. Dann ruft die Frau noch an. Nee, dann ruft die Frau noch an und sagt, hier, passt auf, ich hab, da sind noch drei andere Frauen. Ja, nee, gut, aber dann ist die Action bei mir weg, verstehst du? Ja. Dann aber das machst du machst es auf Kosten, auf dem Buckel der Frauen. Ja, wenn ich so schlacht, ich sag immer, ich behandle sie gut. Ich sag mal so mit den beiden Stewardess, das lief mit den beiden Stewardess. Ja. Das wurde mir aber auch vollkommen aus der Hand genommen. Also da war ich total machtlos. Da war ich mal total machtlos. Und in dem Augenblick, als beide das wussten, weiß nicht, ich habe mich das total nicht mehr interessiert. Also Andi, nicht mehr. Ich würde jetzt sagen, wir alle, das gesamte Publikum, wünscht dir, dass dir das am gleichen, das am eigenen Leibe auch mal wieder fährt, was du den Frauen jetzt antust. Und damit verabschiede ich mich jetzt von dir. Okay? Ja, gut. Alles klar, das akzeptiere ich. Ich wünsche dir trotz alledem noch eine gute Sendung. Ich danke dir. Mal ganz kleine Kritik möchte ich dir noch sagen. Ja, bitte. Wenn du mal so harte Themen hast und Leute bringen das wirklich und rufen dich an, und dann wünsche ich mir von dir, dass du mal da nicht so erschüttert bist, wenn Leute, weil es hat mal irgendwie, glaube ich, einer angerufen, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, der hat aber was ganz Erschütterliches erzählt und war auch, fand ich auch sehr mutig, dass du das erzählt hast, und du gehst hin, oh mein Gott, wie schrecklich. Wie kannst du dann sowas sagen? Dann würde ich auch nicht so ein Thema veranschlagen, wenn du sowas so schockierend findest. Dann veranschlage auch nicht so ein Thema und mach denjenigen so runter, weil der fühlte sich in dem Augenblick bestimmt nicht ganz toll. Nun weiß ich nicht genau, um was es geht, aber ich nehme es mir trotzdem zu Herzen. Nee, es ging um Themen, die du aufgreifst, die wirklich hart sind, sprich Vergewaltigung oder sonst was. Ja. Und die Leute melden sich bei dir und du faltest denjenigen zusammen, dass er dir das erzählt. Das kann ja auch nicht richtig sein von dir. Dann halt auch nicht an, dass die Leute das erzählen. Ja, wir müssen über einen konkreten Fall sprechen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was du meinst. Aber egal, irgendwie, ich lasse es mal nachwirken. Vielleicht fällt es mir noch ein und kann es irgendwie konstruieren, was du, welchen Teil du meinst. Viel Erfolg. Dankeschön, Andi. Tschüss. Alles klar, tschau. So, ihr Lieben, wenn ihr mit mir auch reden wollt, Telefonnummer 0180 5678 111, über welches Thema auch immer, oder über das Thema, habe ich gerade vorgeschlagen, ich kann nicht treu sein. Könnt ihr auch nicht treu sein. Ihr müsst ja vielleicht nicht gerade ein so krasser Fall sein wie Andi, den wir gehört haben soeben. Vielleicht seid ihr so der Normalfall. Ihr seid in einer festen Beziehung, vielleicht in einer relativ glücklichen und guten Beziehung. Trotzdem kribbelt es euch unter den Fingernägeln und ihr müsst ab und zu irgendwie mal ausscheren, vielleicht ein bisschen Sex oder vielleicht auch eine Liebesaffäre oder irgendwas ganz Ungewöhnliches. Erzählt's mir. 0180 5678 111. Jetzt geht's weiter mit Christian. Und Christian ist 21. Hallo Domian. Mein Lieber. Ja, also ich rufe an, also zu deinem Thema jetzt momentan kann ich nicht so viel sagen. Ja. Ich rufe an deinen vorletzten Anrufer, vor der Friederike. Der Junge hat eine Fernbeziehung gehabt. Ja, genau. Ich weiß nicht, was er machen sollte. Ja. Ich wollte ihm bloß sagen, ich denke mal, er wird immer noch zuhören. Fahr hin. Sieh sie. Vor 2 Jahren habe ich auf Arbeit einen Anruf gekriegt. Und da ist meine Verlobte dran gewesen. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Du wusstest dann noch nicht, dass es irgendwann mal deine Verlobte werden wird? Nee, ich habe bei Telekom in der Auskunft gesessen. Ich habe am Tag so ungefähr 2000 Leute bearbeitet, immer so im Akkord, zack. Und abends kurz vor Feierabend kam eine Nummer. Ja. Such mal, und ich habe es nicht gefunden. Und dann sagte, du hast aber eine nette Stimme. Mhm. Ich war total baff. Ich meine, das habe ich öfters gehört damals, aber sie war auch total nett, sympathisch. Mhm. Ich habe sie zurückgerufen, wir haben einen Monat telefoniert. Jeden Tag, stundenlang. Mhm. Stundenlang, wirklich. Also wir haben Telefonrechnung gehabt, immens. Also du hast ja nicht auf Kosten der Telekom bei ihr angerufen. Ich? Ja, ich frage dich, ja, wenn du schon in der Auskunft gesessen hast. Ja, na sicherlich habe ich auf Kosten der Telekom angerufen. Natürlich. Wir wollen das nicht vertiefen. War preiswert, ne? Ja, genau. Auf alle Fälle, was soll ich sagen, aber kurz so lang, einen Monat später, zu ihr hingefahren, getroffen, war Liebe auf den ersten Blick. War sie auch 14? Nein. Ja, das ist hier ein Problem, ne? Bei Frank gewesen. Sie war 19. Sie war 19. Und wie weit wohntet oder wohnt ihr auseinander? Ja, sag mal so 200, 250 Kilometer. Auch so lang, Na, kannst wissen. Dann hast du Ron Sommer ja viel zu verdanken, ne? Da hab habe ich Ron Sonder eine Menge zu verdanken. Also mein ganzes Leben, meine ganzen 2 Jahre, die wunderschönsten Jahre meines Lebens, gehen zu Kosten Ron Sommers. Ne? Also 2 Jahre ich habe dann auch jetzt aufgehört und alles hingeschmissen. Ja. Ein halbes Jahr später war ich bei ihr. Und du meinst, es wird auch die Liebe fürs Leben werden? Ja. Ihr werdet irgendwann heiraten auch. 100%. Und das alles über die Auskunft. Wie, ja, wie schön. Leute kaum glauben. Wunderbar. Ich könnte mir vorstellen, dass das im ersten Moment auch eine Überwindung für dich war, dann so einen privaten Kontakt. Oh, Angst. Nein? Angst, ja. Ohne Ende. Zweifel, so weit weg, alles stehen und liegen lassen. Die ganze nee, überhaupt. Nee, ich meine auch so in dieser Arbeitssituation, dann privat zu reden. Oder ist das eher üblich auch? Na, eher üblich kannst du nicht sagen, aber man hat doch mal einen netten und man hat mal einen weniger netten. Und wenn man weniger netten hat, dann hat man auch Durchgang geschaltet. Nein. Wie ist, die tollsten Dinger zu erleben. Wie ist denn das überhaupt in dieser Auskunft? Wie kann man sich das vorstellen? Sitzen da mehrere Leute nebeneinander in solchen Kästchen, auch mit Kopfhörern auf? Oder wie? Also Kopfhörer vor dem Computer, ein großer Raum, viele Pflanzen und sag mal so, bei uns waren so um die 50 Leute. 50 Leute? Ja, so hört der Nachbar dann mit, was du mit deinem Anrufer da besprichst? Nee, er hört einen Anrufer nicht, er hört bloß mich. Der ist nötig, ja. Aber lustig. Aber lustig. Also da hast du alles, da hast du das ganze Leben. Ich denke mal, das war so wie bei dir. Also du hast dann, das hast du gerade nur so am Rande gesagt, du bist dann zu ihr hingezogen. Ja, ich bin jetzt bei ihr. Du bist jetzt bei ihr. Hast dein Leben da in deiner Stadt und deiner Umgebung ganz aufgegeben. Ja. Mhm. Schön, ne? Also, ja, finde ich toll. Klasse Sache. Also du würdest Frank Mut machen, aber wir wollen trotzdem... Auf jeden Fall. Die Bedenken nochmal unterstreichen, ne? Also von wegen, dass es doch ein sehr junges Mädchen ist. Ja, natürlich. Ja. Ich hab das nicht ganz mitgekriegt. Ich habe bloß eingeschaltet, wo er nachher schon gefragt hat, soll ich hinfahren? 80 Telefonstunden. Ich gesagt, Mensch, muss anrufen, dem Jungen muss Mut machen. Ja, sie ist 14 Jahre alt. Und probieren kostet nichts, ja und? Ja, und in 20 Jahren schert sich da kein Hund um. Stimmt, hast recht. In 10 Jahren schon nicht mehr. Nicht genau. Ja. Gut. Deine Erfahrung. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles klar. Und viel Glück für dein Leben. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Nadja. 28. Hallöchen. Ja. Du leuchtest heute so. Ja, ich habe. Weißt du, was das hier ist? Ich kann das hier mal vorführen. Das ist eine Bauweste. Ja, nee, das ist so eine Weste für Müllarbeiter. Ja, damit geht man auf Techno-Partys, finde ich cool. Ja, und das ist so eine Art Karnevalskostüm. Ich stürze mich nämlich Samstag, heute geht das ja nicht, weil ich hier arbeite, Samstag ins karnevalistische Vergnügen hier in Köln und das wird ein Teil meines Kostüms sein. Damit musst du auf eine Techno-Party gehen. Ja, das kann man auch noch mal. Da habe ich mir gedacht, ich führe es euch heute schon mal vor und kommt doch ganz nett, ne? Ja, muss ich sagen. Nadja. Ja, ich bin leider diejenige, die nicht treu sein kann. Ach, eine untreue Frau. Ja. Und ich dachte immer, alle Frauen sind treu, Mensch. Bin ich auch eigentlich. Ich kenne nur treue Frauen. Bin ich auch eigentlich. Und du bist aber die große Ausnahme. Nein, das ist die erste Beziehung in meinem Leben, in der ich fremdgehe. Das habe ich noch nie gemacht. Erzähl mir mal, wie lange du mit der Beziehung zusammen bist. 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Große Liebe? Eigentlich schon, ja. Toller Mann? Irgendwie, es fehlt an gewissen Sachen. Also an welchen Sachen denn? Sex. Naja, also er ist alleinerziehender Vater, das heißt also, da ist noch ein Junge von 8 Jahren, die Mama ist leider früh verstorben. Und der ist nun mal halt dabei, nicht, dass ich den Jungen nicht mag, mit dem komme ich wunderbar klar. Aber es kommt halt nicht zu spontan Sex oder, also es ist jetzt nicht nur der Sex, es gibt natürlich viele Probleme, die dann so auf einen zukommen. Ne? Ihr lebt aber nicht zusammen? Nee. So, wie gehst du denn jetzt fremd oder wie bist du untreu? Ja, also es gibt manchmal so Situationen, was weiß ich denn gibt es irgendwelche Gründe, weswegen er mal nicht zu mir kommen kann oder ich nicht zu ihm kommen kann, weil irgendwas mit dem Kind ist, ne? Bin ich dann völlig genervt und schiebe das jetzt nicht unbedingt auf den Jungen, sondern ja, weiß ich nicht, also ich komme da nicht so mit klar. Und auf die Situation schiebst du es wahrscheinlich. Bitte? Auf die Situation generell schiebst du es. Ja, aber was machst du dann? Ich verstehe das dann immer nicht so, dass ich dann immer ganz hinten ran stehe, weißt du? Und soweit die Erklärung. Aber was machst du dann? Ja, ich habe mir also eine Beziehung gesucht nebenbei. Also habe ein Verhältnis mit einem Arbeitskollegen angefangen. Ein richtiges Verhältnis? Also keine One-Night-Stands? Nee, das ging ein halbes Jahr lang. Und das ist dann irgendwie auseinander wieder gegangen und dann bin ich anschließend mit dem Bruder von dem zusammengekommen. Und jetzt im Moment auch noch? Nee. Nee. Im Moment ist los. Im Moment bin ich total unglücklich. Im Moment habe ich meinen Freund seit 5 Tagen nicht gesehen, weil wir wegen der Lappalie Streit hatten. Und ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Also entweder muss ich mich da langsam mal lösen oder ich hab keine Ahnung. Jetzt sag mir doch mal diese Affären mit dem einen Typ und dann mit dem Bruder auch noch. Waren das schon Liebesaffären oder reine Sexgeschichten? Nee, also ich sag mal so, mir fehlt in der Beziehung an manchen Tagen nichts. Und an manchen Tagen fehlt mir alles. Also da fehlt mir die Geborgenheit, da fehlt mir die Wärme und da fehlt mir der Sex. Und dann gibt es auch wieder Tage, da ist alles da. Und in den Tagen, wo mir das fehlt, oder wenn das mal eine längere Zeit so gehen sollte, dadurch ist es eben dazu gekommen, dass ich da mit meinem Arbeitskollegen ein Verhältnis eingegangen bin. Ne? Aber was war es denn mit dem Arbeitskollegen? War es ein reines Sexverhältnis oder auch ein Liebesverhältnis? Nee, kumpelmäßig. Also aber kumpelmäßig und wir verstehen uns heute noch sehr gut. Ne? Aber ihr habt miteinander geschlafen auch? Ja. Also da ist das Herz hat da nicht geflattert, es gab keine Schmetterlinge im Bauch, sondern ihr habt euch gut unterhalten, kumpelmäßig und habt auch guten Sex gehabt miteinander. Ja. Hm? Also ich hab mal an ihn gedacht, aber natürlich nicht so mit den Gefühlen, ne? Also ich glaube ja immer, wenn man auf untreuen Faden wandelt, ist das immer ein Signal dafür, dass mit der Hauptbeziehung etwas nicht stimmt. Das ist richtig, ja. Ne? Mir kann kein Mensch erzählen, wenn man richtig glücklich mit jemandem ist, so richtig rundum glücklich. Dann hat man keinen Grund. Geht man nicht fremd. Richtig, ne? Hast du recht. Mhm. Und ich glaube, immer wenn man das schon mal gemacht hat, ist das ein Warnsignal, entweder die Hauptbeziehung in Ordnung zu bringen oder über kurz oder lang die Konsequenz zu ziehen und sich zu trennen. Mhm. Das Problem ist, das geht mal wieder eine Zeit gut, dann gibt er sich Mühe, 2-3 Monate und danach ist wieder dasselbe Spiel. Ne? Mhm. Und es mangelt an vielen Sachen. Ich meine, ich weiß nicht, also ob man jetzt so ins Detail gehen soll, weil so viel Zeit hat man ja nun auch gar nicht. Hast du denn ganz offen mit ihm so dein Unwohlsein schon thematisiert? Und schon des Öfteren, ja. Dann heißt es nur, ja, du kannst dir ja auch mal Mühe geben und dies und das. Und also ich bin praktisch die Schuldige. Also er zieht sich den Schuh nicht an, ne? Weißt du, was ich prognostizieren hat, ja? Na? Wenn du einen Mann kennenlernst, in den du dich so richtig super verknallst, verlässt du sofort deine Beziehung. Aha, dann muss ich Marc mal kennenlernen aus der Redaktion, der ist nämlich nett. Ja, der wird sich freuen. Das ist einer meiner Telefon. Ich weiß, mit dem habe ich gerade schon ein bisschen abgelacht. Das ist gut. Ja, es ist netter. Ja, Nadja, also sieh mal zu, ne? Ordnung ins Leben zu bringen. Alles und, klar. Da, was ich da noch fragen wollte, das hat er natürlich nicht mitbekommen, ne? Dein Hauptfreund. Nee. Hast du wahrscheinlich auch noch schlechtes Gewissen gehabt, ne? Jein. Ich sage mal so, ich habe mich praktisch nur, mir fehlte so viel und irgendwie habe ich da in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht. Und als es dann auch durch war, auch nicht drüber nachgedacht. Ich wünsche dir eine tolle Liebe, so in Richtung Marc. Ich wünsche dir eine tolle Liebe, wo du es nicht mehr nötig hast, dran zu gehen. Ja, das ist der gute Marc. Wie alt er ist? Ja. Ich glaube so 7, 8, 29. Oh? Ja. Er hat blonde Haare. Jetzt ist interessant. Lockige blonde Haare. Blaue Augen? Ja, in die Richtung. Aber ich glaube, er ist in festen Händen. Scheiße. Ja. Und selbst wenn er nicht in festen Händen wäre, wir geben hier keinen aus der Hand. Nein. Die gehören alle mir, die Jungs hier. Das war ein netter Flirt und ein netter Scherz am Rande. Nadja, alles Gute. Ich wünsche was. Tschüss. Tschüss. So, meine lieben Menschen draußen im weiten Lande. 1:34:30 und jetzt machen wir eine. Die sagen es gemeinsam jetzt eine Pause. Nur 35, 40 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht könnt ihr euch bei mir melden zu jedem Thema, das euch auf den Nägeln brennt, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Und ich würde mich mit euch gerne auch noch unterhalten oder weiter unterhalten über das Thema Ich kann nicht treu sein, obwohl ich mich so sehr darum bemühe. Wer von euch würde diesen Satz unterschreiben? Ich kann nicht treu sein, obwohl ich es gerne sein würde. 0180-5678-111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0180-5678-110. René, 27. Ja, moin. Moin. 20 ist falsch, ich bin 27, aber ich sagte es, glaube ich. Egal. Ja, was ja. heißt, ich kann nicht treu sein. Ich kann nicht treu sein, was meine Freundin angeht, aber mein Job angeht. Hä? Was denn? Das heißt also... Geh mal ein bisschen näher ans Telefon, bitte. Ja, das heißt also, ich habe ein Angebot, in New York zu arbeiten. Mhm. Als was? Als Kameramann. Aha. Und ja, das Problem ist ganz einfach, meine Freundin wird wahrscheinlich nicht mitgehen wollen. Und du... Aber du willst... du bist entschlossen zu gehen. Ja, klar. Ich meine, ich habe mir diesen Job nicht umsonst ausgesucht, weil ich halt gerade auch die Möglichkeit sehe, irgendwo im Ausland zu arbeiten. Und das ist wahrscheinlich eine hochinteressante berufliche Perspektive für dich, ne, in New York zu arbeiten. Ja, ich meine, ich liebe Städte mit Hochhäusern. Ich liebe Städte, die pulsieren. Mhm. Ich bin mit 24 von Hannover nach Hamburg gezogen, einfach um auch eine Stadt zu erleben, die einfach mehr Leben bietet als Hannover. Wie hast du denn bisher gearbeitet oder in welchen Projekten hast du gearbeitet? Ja, ich habe viel in Hamburg gearbeitet, habe aber auch in Hamburg halt an Projekten gearbeitet, wo ich immer sehr viel unterwegs war. Das heißt also... Filme? Ja, hauptsächlich Fernsehen, das heißt viele Sportevents, wo ich halt... Das Top-Jahr waren von 350 Tagen, die es im Jahr gibt, war ich 320 Tage im Jahr unterwegs. Das heißt also eigentlich permanent unterwegs. Und ja, ich habe mit einem Freund zusammen rumgesponnen und es gab dann irgendwann die Idee, Mensch, wir könnten ein Medienbüro, eine Medienagentur in New York aufmachen. Es bot sich dann auch Möglichkeiten, Chancen, weil wir auch einen Geldgeber haben, wo man sagt, okay, wir machen es. Dann sprach ich dieses Thema an und ja, meine Freundin will sich einfach von dem Herd ihrer Mutter nicht entfernen. Was macht denn die Freundin? Meine Freundin arbeitet in einer Bank, ist bei einer Direktbank, ist Personaldisponentin, hat jetzt gerade eine Ausbildung noch dazu gemacht als Personalfachfrau, hat die super gut bestanden mit 1,7 oder sowas. Wann ist denn die Sache jetzt für New York geplant? Ich denke mal, das wird spätestens im März losgehen. So eingetütet ist es schon. Ja, was heißt es so eingetütet? Ich meine, wenn es passiert, passiert es sehr kurzfristig, sehr schnell. Also wir sprechen über dieses Thema, also spreche ich mit meinem Freund seit einem halben Jahr drüber. Ja. Meiner Freundin habe ich das irgendwann vor unserem Urlaub erzählt. Wie lange bist du mit ihr zusammen? Seit fast 2 Jahren. 2 Jahre. Das heißt, du riskierst wirklich jetzt das Ende der Beziehung, wenn du deiner beruflichen Ambition nachgehst. Genau. Und dazu bist du auch bereit? Im Grunde genommen schon, weil ich habe... Finde ich aber auch eine sehr schwierige Situation. Andererseits kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das natürlich sehr reizvoll ist und du willst ja auch weiterkommen beruflich. Andererseits ist die Liebe und das Wichtigste eigentlich im Leben. Ja, natürlich. Ich habe damals, als ich nach Hamburg gegangen bin, habe ich auch alles, was ich hatte, egal was, habe ich einfach hinter mir gelassen, habe wirklich alles abgebrochen, bin von Hannover nach Hamburg gezogen. Okay, das sind 150 Kilometer, ist ein Klacks. Fährst du eine Stunde mit dem entsprechenden Auto? Ja, ja. No worries. Aber ich sag mal, New York, ja gut, es ist Ausland, es ist einfach... Mensch, und du kannst sie nicht dazu bewegen, das ist doch eine super geile Stadt, dass sie mitkommt und sich da auch irgendwas aufbaut vielleicht. Wie gesagt, meine Freundin kommt aus Hannover, meine Freundin ist eine typische Niedersächsin. Und die Niedersachsen bleiben gerne in Niedersachsen. Ja, es gibt so einen Spruch, ich bin Niedersachse, stur, fest und erdverwachsen. Es ist einfach so. Nee, ich schlage vor, animiere doch bitte mal deine Freundin, dass sie sich hier bei mir mal meldet. Ich muss mit ihr darüber mal reden. Meinst du, das macht sie? Sie hat überhaupt gar keine Ahnung, dass ich überhaupt anrufe, weil, wie gesagt, sie wohnt jetzt auch in Hannover und nicht in Hamburg. Ja. Und ich habe also, wir waren jetzt gerade 4 Wochen in Sydney im Urlaub und ich habe mit ihr da wirklich auch Stunden drüber verbracht und dann ganz einfach gesagt, hör zu, lass es uns probieren, das ist die Top-Chance meines Lebens. Ich habe auch gesagt, du brauchst im Grunde genommen nicht mehr arbeiten, weil wenn ich den Job kriege, dann habe ich selbst das, was New York kosten wird, das habe ich locker drin. Also ich bin jetzt intuitiv eher auf deiner Seite. Deshalb wirklich nochmal den Vorschlag, bequatsch sie mal, dass sie mich mal anruft. Und wenn ich höre, Thema New York, mein Freund ist Kameramann, weiß ich genau, um wen es geht und um welche Geschichte es geht. Und dann versuche ich mal vielleicht noch ein bisschen von meiner Seite sie zu beeinflussen, okay? Muss man so machen? Das wäre natürlich Weltklasse. Dann sag's ihr mal, ja? Das wäre Weltklasse. Wenn ich das deinen Kollegen im Backstage sage, wissen die dann auch schon Bescheid? Die wissen Bescheid dann, ja. Wir werden alle briefen, okay? Alles klar. Danke. Tschüss, René. Jetzt begrüße ich herzlich Irene. Ja, hallo. Hallo. Irene ist 27 Jahre alt. Hallo? Ja, hallo. Hallo, Domian. Eine ganz kleine, süße Stimme. Mann. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht gar nichts, aber geh bitte ganz schön nah ans Telefon. Ja, so besser. Ja. Ja, was heißt, ich bin auch eigentlich noch sehr aufgeregt. Also das Folgende ist nicht zu deinem Thema untreu. Es ist Folgendes, also ich bin seit 3 Jahren mit einem Ausländer zusammen. Ja. Mit einem Pakistaner. Mhm. Und wir wollen also auch schon sehr lange heiraten. Also wir haben den Antrag schon gestellt, also 97 im Dezember. Ich war selber unten in Pakistan, habe seine Familie kennengelernt. Mhm. Und ja, also ich habe auch gedacht, dass daraufhin, also die haben mir dann auf der Botschaft auch gesagt, ja, so 2 Monate rum, ne, dass wir dann heiraten könnten. Ich war eigentlich ganz glücklich und so und habe auch drauf gehofft. Wir haben dann nach 2 Monaten einen Brief bekommen. Dann hat es geheißen, ja und so, das ist, wir sollen uns noch gedulden. Moment, ich habe gefragt, wolltet ihr in Pakistan heiraten? Nein, hier in Deutschland. Hier in Deutschland. Mhm. Also hier auf Asyl, ich war alleine dort, ne? Mhm. Und naja, und es ging dann, es hat sich dann wieder gezogen, mehr als ein halbes Jahr. Und wir durften immer noch nicht heiraten, ne? Dann hat es uns auch angekotzt, dann habe ich einen Anwalt genommen, ne? Und habe gesagt, ja, das soll dann mal gucken, was geht und so, ne? Ja, und hat sich bis heutigen Tage immer noch nichts getan. Ich habe vor 2 Wochen mit Islamabad telefoniert, in der deutschen Botschaft. Dann wurde mir gesagt, also die Person, die da zuständig war, ja, es ist, also ich kam mir ziemlich verarscht vor, weil... Sind das jetzt rechtliche Probleme oder woran hakt das? Ja, das rechtliche, weißt du, die haben mir dann gesagt, die Papiere seien abhanden gekommen. Die Papiere seien abhanden gekommen und ich soll doch alle Papiere nochmal schicken. Das kann, echt nicht kann ich natürlich jetzt nichts zu sagen, ne? Das ist jetzt nee, klar, ja, und es ist halt Folgendes. Heute Morgen um 5, also heute Morgen um 5 Uhr, klingelt es an der Tür, ne? Und ja, aufgemacht und so, war die Polizei und so, ne? Und ich sag, ja, um was geht, ja, um meinen Verlobten. Ich sag halt immer meinen Mann, weil für mich ist es schon mein Mann, ne? Und ja, dann habe ich es reingelassen, ja, um was es geht. Habe ich gesagt, ist es Abschiebung. Weil er hat gerade eh nur noch Duldung, ne? Muss jeden Monat gerade rennen und seine Duldung holen, ne? Und dann hat geheißen, habe ich gesagt, ist Abschiebung? Nein, nein, es ist nur, er muss einen Pass machen lassen, weil er hat ja auch keinen Pass hier, ne? Er muss einen Pass machen lassen, da muss er mitkommen und so. Habe ich gesagt, ja, es ist wirklich wahr, es ist auch keine Abschiebung und so. Nein, nein, es ist keine Abschiebung. Auf jeden Fall habe ich den ganzen Morgen gewartet. Ich bin hier schon wahnsinnig geworden. Es war dann 11:30 schon mittags und so. Und dann hat plötzlich das Telefon geklingelt. Dann war die Polizei dran, ne? Und hat gesagt, ja, ich kann kurz mit ihm reden. Er muss da bleiben und so und so. Und er ist jetzt noch da, oder wie? Ja, der ist jetzt in Abschiebehaft gekommen. Und ich fand halt, ich finde so, die Justiz auch, ich habe dann auf dem Gericht angerufen, ne? Ich habe gesagt, bitte sagen Sie mir, wann wird er vorgeführt und so, ne? Dann hat sie rumgedruckt, ja, vielleicht da und da und da. Die hat mir keine richtige Auskunft gegeben, ne? Dann habe ich gesagt, ja, wann denn, um wie viel Uhr, dass ich wenigstens hinkommen könnte, ne? Ist ja nicht weit von hier. Ja, wo ich denn wohne, das sind halt so 20 Kilometer weg. Ja, das schaffen sie ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Ich fand es halt so eine Unverschämtheit. Und dann bin ich hingekommen, kam raus aus dem Gerichtssaal, voll mit Handschellen, Domian, verstehst du? Also der größte Verbrecher wäre. Aber du bist, oder ihr seid in guter juristischer Betreuung. Nee, eigentlich nicht, muss ich sagen, gar nicht. Also ich habe einen Anwalt, der ist auch in Köln, ne? Und also den habe ich absolut heute nicht erreicht. Ich weiß nicht, ob der Urlaub hatte oder was. Ich habe den Anrufbeantworter voll gequatscht. Dann habe ich hier bei uns noch einen Anwalt und der hat mich eigentlich, hat mir eigentlich heute so gut wie gar nicht weitergeholfen. Pass auf, ich mache mal folgenden Vorschlag. Da das ja ein sehr diffiziles juristisches Problem ist, über das wir uns hier unterhalten. Ja. Du legst jetzt mal auf und meine Psychologin ruft dich nochmal an. Es geht ja nicht um eine, es geht nicht um eine psychologische Betreuung, sondern sie wird dir sicher eine Ansprechtelefonnummer geben können. Das wäre sehr nett. Von einer, das geht mir euch nah, weil das, wir lieben uns echt so total und ich habe so Angst, dass er abgeschoben wird. Ja. Also es gibt ja einige Vereine, Gruppierungen, die sich mit solchen Fällen beschäftigen. Diese Telefonnummern haben wir. Ja. Und da werden wir dich gleich mit versorgen. Und ich hoffe, dass du dann deinem Freund, deinem Mann, du sagst ja deinen Mann. Ja, es ist für mich Mein ja, Mann. Ja, ja. No. So machen wir das, Irene. Du legst jetzt auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück und dann hoffe ich, dass es alles gut ausgeht. Okay. Tschüss, Irene. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Silke. Und Silke ist 26. Ja, hallo. Silke. Ja, hi. Also, mein Thema ist, ich kann nicht treu sein. Noch eine untreue Frau. Ja, ganz untreu. Mein ganzes Frauenbild stürzt zusammen heute Nacht. Oh, nee, nee. Erzähle mir von dir. Ja. Aus deiner Mördergrube, aus dem Herzen. Ja, also immer wenn ich Beziehungen habe, ich habe die Männer wirklich gern und die Gefühle sind da, ich liebe die auch. Also es ist wirklich Liebe, aber die werden sexuell irgendwann langweilig. Du brauchst einfach mehrere Männer im Bett. Ja. sagte sie aus vollem Herzen. Ja. Bist du im Moment in einer festen Beziehung? Nein, das habe ich aufgegeben. Ich lasse mich gerade scheiden. Aha, du warst also auch schon verheiratet? Ich war schon verheiratet, ja. Katastrophe hoch 10. Und jetzt im Moment habe ich zwei Verhältnisse mit zwei Männern, wovon einer in einer festen Beziehung ist. Und die Männer wissen auch nicht voneinander? Doch, die wissen voneinander. Die wissen voneinander? Ja, ja. Und die nehmen das so hin, die machen das mit? Ja, die nehmen das so hin und machen das so mit. Die haben mir den Vorschlag sogar indirekt sogar so zugeführt. Also ihr spielt, im Gegensatz zu Andi, der vorhin angerufen hat, ihr spielt alle mit offenen Karten. Ja, außer der eine mit seiner Freundin, ne? Aber er will es mir sagen. Ja, ich versuche ihn jetzt schon so ein bisschen zu pieksen, dass er es ihr endlich sagt. Und ich hoffe, dass er es bald hinkriegt. Ne? Ja gut, aber du hast ja dann immer noch den anderen Freund auch noch, ne? Ja, ja, klar. Ja. Und die sind nicht eifersüchtig aufeinander? Ich denke mal nicht so sehr. Also ganz klar, ganz haben können sie es nicht, denke ich mal. Ne? Reichen dir denn eigentlich zwei aus? Du wirkst so unersättlich. Ich würde fast sagen, na, da können wir noch ein, zwei Männer drauf tun. Nee, also im Moment langen die schon. Ja, weil, du bist sexuell auch befriedigt im Moment. Ja. Ja. Und das ist wieder Hauptsache. Da bin ich ja beruhigt. Problem in der ganzen Sache ist, ich steck bei den beiden Männern sehr viel Gefühl rein. Ja. Und ich habe diese beiden Männer unwahrscheinlich lieb. Also wirklich jetzt im Ernst mal. Ganz im Ernst. Das ist schon, also nicht nur so eine Affärenkiste, sondern du liebst die beiden. Ja. Mhm. Den einen, das läuft jetzt seit anderthalb Jahren. Mhm. Und mit dem anderen, das ist noch richtig frisch. Das läuft seit fünf, sechs Wochen. Ach, so frisch ist das noch? Das ist also ganz frisch. Ne? Nur, ich habe diesen Mann gesehen, den anderen, und dachte, Mensch, dass du im Grunde mal mit dem du ein Leben verbringen könntest. Also den, reden wir mal von dem ersten, erstmal mit dem du lange zusammen schon bist. Ja. Den liebst du auch sehr, sagst du. Ja. Wieso kam es denn dann überhaupt noch zu der neuen Verbindung mit dem du jetzt 5 Wochen zusammen bist? Ja, ich war weg von zu Hause, wir haben uns da getroffen und so ist das dann irgendwie zusammengekommen und es ist ganz einfach so, den ich jetzt die ganze Zeit hatte, der ist ziemlich, ziemlich langweilig. Also in welcher Beziehung? Im Bett. Mhm. Also er ist so, es geht so ganz immer einfach. Nur es geht immer nur um Sex. Ja, es geht nur um Sex, ganz ehrlich. Sonst ist er ein toller Typ, aber im Bett ist er langweilig. Ja. Und Beziehung B, wir nennen die neue jetzt mal Beziehung B, Mann B, das ist der Reißer im Bett. Der Reiter. Oh wow, ja. Oh wow. Ja. Hm. Und ansonsten ist er eher doof, oder wie? Nee. Also die sind menschlich beide ganz toll. Das sind beides, also wenn ich die beiden in einer Person hätte, ich glaube, der wär's. Nur ich habe bisher noch nie den Mann gefunden, wo ich sage, da passt alles. Da passt der Sex, da passt die Menschlichkeit, da passt einfach alles. Warum hast du denn deinen Ehemann geheiratet damals? Weil ich ein Kind kriegte. Ach so. Ist ja auch noch kein Grund zu heiraten unbedingt. Nee, aus den Zeiten sind. Ich war einfach blöd. Mhm. Das ist eine Sache, größter Fehler meines Lebens. Ich hoffe, dass ich da jetzt noch gut wieder rauskomme und dann hatte ich das. Jetzt muss ich nochmal zur Klärung fragen. Wer von den beiden aktuellen Männern ist denn noch liiert? Ist das der... Der Zweite. Der Zweite, also der Frische. Ja. Der ist liiert. Ja. Und du würdest gerne, dass er das der Frau sagt. Ja. Du würdest ihn gerne mehr für dich haben. Ja. Das auch noch. Du stellst also auch noch Ansprüche. Ja, schon. Springt denn die alte Beziehung, also der mit dem du länger zusammen bist, nicht im Sechseck, wenn er mitbekommt, dass du mit dem Neuen da im Bett... Das muss er akzeptieren. Das muss er akzeptieren. Das muss er akzeptieren. Ich habe ihm das erzählt. Wie gesagt, es ist eine Affäre. Ich habe eine Idee. Auf beiden Seiten, was? Ich habe eine Idee. Versuch doch eine Dreierbeziehung hinzukriegen. Seid ihr drei doch zusammen? Die beiden verstehen sich nicht. Ich habe die beiden schon miteinander bekannt. Ach, die hast du schon bekannt gemacht. Das klingt jetzt auch sau blöd. Da wussten sie noch nicht voneinander. Und ich wollte die beiden einfach in einem Raum haben. Ich wollte mir die beiden zusammen angucken. Du bist ein ganz durchtriebenes Luder, Mensch. Mann. Oh, wenn du mich sehen könntest. Du willst mich für die liebste Brat und konservativste Frau der Welt. Das sind die schlimmsten manchmal. Ja, das sind die schlimmsten. Und das sind die heftigsten im Bett auch manchmal. Ja, weiß ich nicht. Wie bist du denn im Bett? Das weiß ich nicht. Doch, weißt du, komm, erzähl mir nichts. Was heißt, komm, erzähl mir nichts? Geht bei dir die Post ab? Bist du so eine? Mag sein. Ich habe ja keine Vergleichsmöglichkeit zu einer Frau. Ich glaube fast ja. So wie du mir rüberkommst. Ja, ich hoffe es. Ja, ich hoffe fast ja. Mensch, Silke, wie soll es denn nur weitergehen? Mensch. Also ich weiß es nicht. Ich möchte beide nicht verlieren. Das klingt jetzt auch wieder heftig. Aber ich möchte beide nicht verlieren. Ich finde, ich muss nochmal klar sagen, ich habe den Andi ja vorhin beschimpft, zu Recht finde ich auch, dass du beiden das so gesagt hast. Das finde ich schon mal einen korrekten Zug. Ja, es war ja so, der Zweite, der wusste sofort vom Ersten. Mhm. Weil der Erste hatte mich besucht, da wo ich war, und der Zweite hatte das ja mitbekommen. Mhm. Und da habe ich die auch zusammengeführt und der wusste sofort davon. Dem anderen habe ich das jetzt gesagt und der sagte, gut, passen tut's mir nicht, verlieren will ich dich auch nicht. Und ich glaube letztendlich, dass du auch eine Suchende bist. Ja, ohne Ende. Ja, nee, in dem Moment, du hast es gerade ja selbst gesagt, wenn du auf den Mann triffst, wo beides sich miteinander optimal verbindet, ne, wirst selbst du, Silke, vielleicht treu sein können. Ja, denke ich auch. Wenn ich den richtigen Mann habe, denke ich das schon. Nur ich habe den richtigen noch nicht gefunden und ich denke mal, das ist wirklich eine Sache der Zeit. Ne? Der Geduld und auch. Der Geduld. Mhm. Und du bist ja nun mal gerade erst 26, ne? Ja. Ein junges Ding. Noch, ja. Ja, Silke. Also, ja, ich bin auch nicht dieser Typ Frau, wo man so auf der Straße wirklich sagen würde, das ist eine, die mit vielen Männern und so. Mhm. Weil ich bin leicht übergewichtig. Ja. Ich bin relativ, also weiß ich nicht, ich finde mich also eigentlich so, im letzten halben Jahr geht's. Ich habe mich etwas gemausert, aber ich fand mich eigentlich immer eher unattraktiv. Naja. Und dass das jetzt so eingeschlagen hat, das tut mir also sehr gut. Ne? Ja, das kitzelt natürlich auch dein Selbstbewusstsein. Ja, ne? Wahnsinnig. Ja, ja, ja. Und mir geht so verdammt gut jetzt. Ne? Von zwei Männern hofiert zu werden, ist natürlich geil. Ne? Ja, was heißt so viel? Ich muss auch was für die tun. Ja, klar, ja, sicher. Ja. Also ich muss da schon kämpfen. Ich muss da schon so ein bisschen Power reinbringen. Weil dennoch bist du die Prinzessin im Moment, ne? Ich fühle mich so ein bisschen die Prinzessin. Ja. Es hat mich sehr gefreut, mit der Prinzessin Silke gesprochen zu haben. Ja, bitte. Und wünsche ihr den Traumprinzen. Ja, den suche ich. Und den werde ich auch irgendwann finden. Da bin ich ganz, ganz sicher. Bin ich auch sicher. Ja, ich hoffe es doch. Mit dem Selbstbewusstsein wirst du es schaffen. Ja, ich kann dich ja dann anrufen und dir Bescheid sagen. Sehr gerne, sehr gerne. Tschüss, Silke. Okay, Jürgen, tschüss. Heute sind die Frauen dran. Die Frauen. Ines. Ines 21. Hallo? Ja, Ines, guten Hallo, Morgen. Hallo, Domian. Na? Also mein Problem ist, dass ich Angst habe, bald nicht mehr treu zu sein. Irgendwie. Du hast Angst, bald nicht mehr treu zu sein? Ja. Also lass mich mal raten. Du bist in einer Beziehung? Ja. Einer etwas längeren Beziehung vielleicht? 2,5 Jahre. Ja. Liebst diesen Mann eigentlich sehr? Über alles, Über alles? Aber irgendwas stimmt nicht. Das Sexuelle. Mhm. Seit wann nicht mehr? Wie bitte? Seit wann nicht mehr? Es ist eigentlich seit kurz nach dem Anfang so, dass es einfach immer seltener wird. Mhm. Immer seltener und... Also er will nicht? Ja, er ist auch 9 Jahre älter wie ich. Naja, das ist dann 30 ist er nicht. Ja gut, also er... Da kann man, also mit 30 kann man noch ab und zu mal. Ja. Also nee, das ist 40 auch einmal im Jahr. Ja. Nee, das ist es gern. Also es ist, wenn ich Glück habe oder so, dann ist es vielleicht zweimal im Monat oder einmal. Ach, zu wenig. Ja, und es ist furchtbar. Es eine gesunde junge Frau will öfter. Genau, ja, viel öfter. Klar. Und ich merke das dann schon so, wenn es irgendwie wieder so eine Woche oder so nicht ist, dann kribbelt es halt so in mir drinnen. Und du musst ihn immer anbaggern. Ja, im Endeffekt. Und das ist ja auch das Schlimme, dass es immer von mir kommen muss. Und letztendlich hast du das Gefühl, du musst um Sex betteln. Wie bitte? Und du hast das Gefühl, du musst um Sex betteln. Ja, betteln nicht direkt. Na gut, nee, also, aber so irgendwie so ein bisschen. Ja, also ich weiß einfach nicht, und er kann es mir, also wir reden auch drüber, er kann es mir einfach nicht erklären, warum er wenig Lust hat. Er sagt dann, ja, weil wir immer drüber reden, weil ich immer drüber reden will. Mhm. Aber auch wenn ich dann monatelang nicht drüber rede, dann ändert sich auch nichts dran. Mhm. Oder er sagt, er ist zu müde. Aber ich denke, wenn ein Mann Lust hat, dann hindert ihn da nichts daran irgendwie. Kann ich nur bestätigen. Ja, eben. Und deswegen... Ich frage mich echt, was es ist, und dann suche ich auch oft bei mir halt. Bist du denn ganz sicher, dass er treu ist, dass da keine andere Frau im Spiel ist? Ja, wenn ich, also er könnte eigentlich die die Hand ins Feuer legen im Endeffekt. Bei ihm ist das auch sehr, sehr wichtig. Also wenn es passieren würde, dass ich untreu wäre und es käme raus, dann weiß ich, er wird nie wieder ein Wort mit mir sprechen. Ah, ja. Also er nimmt es sehr, sehr ernst. Bist du sicher, dass bei ihm das sexuelle Verlangen wirklich so runtergefahren ist? Oder hat er Sexualität mit sich selbst? Sprecht er darüber auch? Nee, auch gar nicht. Das findet er ja auch irgendwie, also findet er nicht toll oder so. Also er ist wirklich wenig scharf. Ja, also er ist schon scharf auf, also wenn ich ihn entblase zum Beispiel. Das mag er natürlich, da sagt er auch, was weiß ich, wie toll es ist und was weiß ich. Ines, dann solltest du das vielleicht öfter mal machen. Mach ich ja. Noch öfter. Ja, also wenn du ihn so kriegen kannst, ist doch wunderbar. Ja, nee, aber das Problem ist dann, wenn was weiß ich, zum Beispiel einen Abend las ich einem ihm ein und dann am nächsten Abend sage ich, ja und? Das ist nochmal ein kleines Buschi oder so. Und dann sagt er, nee, weil dann ist es ja nichts mehr Besonderes. Ah. Ja, weil er ist es ja so toll und wenn es jeden Abend wäre oder so oder zweimal am Tag oder wie auch immer, dann... Du würdest das aber durchaus jeden zweiten Abend machen. Ja, mir macht das auch mal Spaß. Ja, klar, also das bin ja dann nicht nur ich, die was macht, sondern er macht schon auch dann was. Sag mal, war er immer schon so, auch vor eurer Beziehung, dass er nicht gerade so ein sexueller Typ ist? Ich denke schon. Also ich denke nicht, dass er jetzt vielleicht mit 20 oder so, da habe ich noch nicht gekannt. Also ich kenne ihn ziemlich lang eigentlich, aber ich denke nicht, dass er jemals so richtig der sexuelle Typ war. Und als ihr euch ganz frisch kennengelernt hattet damals, ging es denn da so sexuell besser ab? Ja, das ist es ja nicht, also es geht schon ab, dann, wenn es passiert. Wenn es dann passiert, ja. Ja, ich meine öfter, ging es damals öfter ab? Ja. Auch nicht so? Nee, nicht so direkt irgendwie. Also vor allem, mein Leben ist auch, ich bin noch so jung, ich bin alles Mögliche ausprobiert. Klar, nur hast du gerade am Anfang auch zu mir gesagt, du bist kurz davor, untreu zu werden, ne? Ja. Was meinst du denn damit? Ja, ich habe halt Angst, dass das irgendwann passiert. Also ich habe halt Angst, dass unsere Beziehung kaputt geht daran, dass meine sexuelle Lust nicht befriedigt wird. Hast du Pläne? Willst du in die Disco gehen, einen abschleppen oder was? Nee, das nicht. Irgendwie, es gibt ja so Agenturen, so Seitensprungagentur, was weiß ich. Du willst direkt zu einer Agentur gehen? Ja, damit es darf niemals raus. Ach so, also es soll ganz geheim bleiben. Ja, auch in einer anderen Stadt oder so, wenn es geht. Natürlich, das sind blöde Vorzeichen irgendwie. Das sind wirklich blöde Vorzeichen. Und besonders tragisch ist, wenn, und das hast du gerade ja so dargestellt, dass du ihn so sehr liebst. Ja, das ist ja das Schlimmste. Super tragisch. Ich will niemand anders im Endeffekt. Aber du kannst mit 21 Jahren, finde ich, auch nicht solche Kompromisse machen. Auf Dauer. Auf Dauer geht es nicht. Und ich will eben auch was Neues ausprobieren, sexuell. Was weiß ich. Wie viele Männer hattest du schon? Erst mein zweiter. Der zweite, ja, da müssen noch mehr ran. Ja, eben. Ja, find ich schon. Aber was soll ich machen? Ach, Ines, weiß ich nicht. Das ist ganz schwierig. Das ist ein ganz schwieriges Problem, wo ich immer rumeier und ich nicht richtig weiß, was ich sagen soll. Weil es einfach eine tragische Situation ist. Ja. Letztendlich glaube ich aber, dass wenn man ein solches starkes sexuelles Verlangen hat und dieses nicht richtig befriedigt wird, dass es dazu führen wird, über kurz oder lang, dass eine solche Beziehung in die Brüche geht. Aber er ist der Mann, ich kann mir gut vorstellen, mein Leben mit ihm zu verbringen. Ja, vielleicht sagst du mir in 5 Jahren, jetzt habe ich den absoluten Mann, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Ja, klar, weiß man nie. Nee, man weiß es nie. Naja, mach das mal einmal mit der Seitensprungagentur, mal sehen, wie du dich dann fühlst. Und dann reden wir weiter und dann rufst du mich nochmal an. Abgemacht? Okay. Jetzt müssen wir Schluss machen. Okay. Tschüss, Ines. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Weiberfastnacht hier von uns, von Domian aus Kölle in der Technik, Luigi Rensinghoff. Morgen sind wir auch wieder da, 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Schöne Nacht, wenn ihr noch feiert, feiert schön.